Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant und so ist auch die Person. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun viel Spaß mit A. Von und mit dem einmaligen unglaublichen Mann, der am Limit lebt. Es ist Dominik, der mit seinen frisch geladenen Kopfhörern zu uns spricht und wir hoffen, er hält die komplette Folge damit durch. Tatsächlich habe ich kurz überlegt, wo du hin willst mit am Limit leben, ob du das Existenzminimum meinst oder was auch immer, aber tatsächlich beziehst du dich auf den Batteriestand meiner Kopfhörer. Genau. Ja, die haben mich gerade rausgeschmissen, was zu einer 10-minütigen Verspätung dieser Aufnahme geführt hat. Ich möchte mich entschuldigen, aber in der Zeit wurde jetzt geladen und es hoffentlich hält eine Weile. Ja, davor hat es nochmal 10 Minuten verzögert, weil es bei mir vermeintlich gebrannt hat, aber war nur irgendein Nachbar, der interessant gekocht hat. So viel irgendwas. Zu, können wir heute mal bitte ein bisschen früher anfangen. Ja. Irgendwas ist immer. Das Universum hat was gegen uns. Der Jürgen hat extra geduscht noch vorher. Extra. Das riecht man. Finde ich gut. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe wirklich schon, ich hab bevor, also mit Remote-Podcast-Aufnahmen mit euch, habe ich wirklich schon extra Deo aufgelegt und mir die Zähne geputzt und meinen Nasenhaarschneider quasi gezückt. So, ich habe mich wirklich schon schick gemacht für euch und ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum, aber irgendwie eine gewisse Körperpflege möchte ich quasi als Zeichen des Respekts diesem Format gegenüber auch in Remote-Aufnahmen euch darbringen. No, das finde ich schön. Aber ich kenne das auch selber total, dass ich, obwohl ich hier ganz, ganz viel remote arbeite, ziehe ich mich einfach jeden Tag an, als würde ich ins Büro gehen, inklusive ordentlicher Schuhe, weil irgendwie gehört für mich das total so zu diesem Mindset von Arbeiten dazu. Und für die Aufnahme tatsächlich auch so Kram wie Bartpflege und Bürsten und so Kram. Ja, genau das macht man vorher mal. Könnt ihr euch noch an die, ach nee, das war gar nicht bei Computec damals, aber in der Fürther Uferstadt gab es eine Kantine und die war geteilt so von mehreren Firmen und da war eine so eine Telefon-Support-Company irgendwie mit drin, also die haben einfach, oder vielleicht war es auch Telefonakquise, ich weiß gar nicht, die haben jedenfalls den ganzen Tag telefoniert und die mussten alle, und das haben wir in der Kantine immer bemitleidet, vor allem im Sommer, die mussten alle mit Anzug und Krawatte am Telefon sitzen. Und das macht schon einfach was mit dir, ne? Wenn du in so einem Outfit am Telefon sitzt. So, ich meine, du könntest da auch nackt sitzen, aber du verhältst dich, glaube ich, ganz anders, ob du da nackt sitzt oder im Anzug. Die Frage ist halt, wenn du dich sehr unwohl fühlst mit dem Anzug und es dir echt im Weg ist, ob man dann nicht eine andere Kompromisslösung finden kann, gerade bei sowas. Aber ich verstehe total, was du meinst. Du, ich weiß gar nicht, ob das denen nicht sogar hilft, sich so ein bisschen von der Arbeit zu distanzieren. So, ne? Einfach zu sagen, hey, das ist jetzt meine Business-Kasper-Verkleidung und das lasse ich jetzt alles gar nicht so an mich ran, weil es ist ja auch ein sehr undankbarer und ich nehme an, oft auch sehr frustrierender Job. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kenne es auch von der Bühne, denn auch da habe ich eine gewisse Kleidung an, mit der man, die man dann nachher auch irgendwo ein Stück weit wirklich so wieder ablegt. Aber da gibt es auch Sinn, dass du auf der Bühne Kleidung anhast. Ja, naja, kommt auf den Beruf an, würde ich sagen. Aber ja, bevor wir jetzt ins Tausendste kommen, Dominik, fahr ab. Ich habe von unserem geschätzten Hörer Tobias Jacobi eine Figur zugetragen bekommen aus im August. Also habe relativ gut jetzt meine A-Folgen aufgeholt. Und das ist eine Figur, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich habe es jetzt vorher gegoogelt, aber ihr habt uns mehrfach das Feedback gegeben, wir sollen uns nicht so anstellen und nicht das Ständige da fragen, sondern einfach die Menschen vorstellen. Oh, jetzt sagst du ja schon wieder vorher, dass man nicht draufkommt, ey. Ist es der linke Springer der schwarzen Spielers beim Schach? Naja, also ja. Es ist ein Mensch, ja, der heißt, nur weil ich, ist der Pappist, nur weil ich keine die Ahnung, Person wie das nicht kenne, heißt ja nicht, dass man die nicht kennen kann. Genau. Achso, okay, also du meinst, es ist ein Wissenschaftler und wir kommen drauf. Genau, aber das Volk wünscht sich auch unbekannte Menschen, Jürgen. Aber ich will es doch nicht vorher wissen. Okay, also es ist eine extrem bekannte Person. Danke. Und ich fange jetzt mal an mit Hinweis Nummer 1. Geboren wurde ich im Juli 1957 im Königreich Sachsen. Ich absolvierte eine Ausbildung zur Volksschullehrerin und war als Hauslehrerin mega tätig. Witzig. Während meiner Ausbildung kam ich in Kontakt mit Mitgliedern zweier politischer Bewegungen, die mich mein Leben lang prägen sollten. Kannst du nochmal die Jahreszahl sagen, bitte? Aber gerne, Philipp. 1857. 1857. Im Königreich Sachsen. Okay. 1857. Okay. Nein, nicht 18. Nicht gut. 19. Okay, okay. Gut. Ja, ja, ich habe da schon einige Ideen, aber ich hätte gerne noch ein paar konkretere Hinweise. Halte kurz zurück. Einer dieser politischen Bewegungen wurde für eine Zeit lang stark gesetzlich eingeschränkt. Während dieser Phase lebte ich einige Zeit zuerst in Zürich im Exil, dann in Paris. Ja, ja, passt noch ins Bild. Ja, ich glaube, ich habe schon... Schon ich wäre so geil, wenn du einfach so leere Worthülsen jetzt bei jedem Hinweis. Die eigentliche Challenge. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich nahm während meines Exils in Paris den Nachnamen meines damaligen aus Russland stammenden Partners und Vater meiner beiden Söhne an. Klitschko? Also, ich gebe euch einen Zusatztipp, ist eine Frau. War das nicht schon Hinweis 1 klar? Ich weiß nicht, ich habe ja, nur halt. Aber hab vielleicht nur halt, hast du es subtil nicht rausgelesen. Ja, ja, doch, doch. Ich bin hier scharf wie ein, weiß schon, Drogenspürhund. Nachbar Slumpy. Ist der Drogenspürhund? Irgendein Nachbarshund, sicherlich. Leben Polizeihunde eigentlich, also leben die ja bei der Polizei oder in Privathäusern? In der also Regel, ist jetzt eine ernsthafte Frage. Also meines Wissens nach gehen die beim Halter mit, also sprich bei den, bei der Person, die mit ihm zurechtkommen muss, damit die auch so eine gewisse Bindung haben. Ja, also und? So ein GSG-9-Hund, der ist genauso inkognito unterwegs wie sein Herrchen. Also ich denke, der wird nach der Schicht mit der Waffe in den Schrank gesperrt, aber ja, wir wissen es einfach nicht genau. Und es ist ganz interessant, dass du Hunde, wenn die ausgedient haben, und zwar jetzt gar nicht im Sinne von, dann erschießt man ja die heute nicht mehr oder irgendwie erschießt oder irgendwas. Naja, hat man du, das früher gemacht? Naja, irgendwo. Das glaube ich nicht. Also bei vielen Tieren, wenn die nicht mehr das, ihr Brot verdient haben. Aber auch Hunde haben doch eine Sonderstellung. Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls, es gibt sehr viele sowohl Hunde für Leute mit Sehbehinderungen, als auch so Hunde von Polizei und Co., die halt nur eine gewisse Zeit lang arbeiten können. Und bei zum Beispiel den sogenannten blinden Hunden, da ist das gar nicht, dass die so, die können das gar nicht so ewig lang machen, weil du musst sie erst dahin kriegen, dass du sie trainierst. Das dauert ganz schön lange und es sind auch sehr viele Hunde, die du da trainierst, bis es mal klappt, weil die halt, die müssen halt nervenstark sein und das alles dann lernen und schlau genug und hast sie nicht gesehen. Und dann können die das halt nur x Jahre lang machen, weil danach waren dann halt die Reflexe zu langsam oder sie checken es nicht mehr schnell genug. Und dann geht's auch nicht mehr. Und dann, ja, was machst du dann mit dem Hund? Den kannst du ja nicht irgendwie bei dem Menschen mit Sehbehinderung lassen, während der schon den nächsten holt und dann irgendwann den nächsten und den nächsten. Dann hat er irgendwann eine Wohnung voller Hunde. Ja, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber ist tatsächlich ein Ding, dass sowohl Polizeihunde als auch so Diensthunde danach irgendwo wieder ein Zuhause brauchen. Also das ist A, süß, aber ich finde das auch ganz schön traurig, weil man überlegt, wie tief die Bindung zwischen dem Blinden und seinem Blindenhund sein muss, dass quasi schon klar ist, dass der nach wenigen Jahren quasi da schon abgelöst werden muss. Das, ja. Können ich stelle mir dann vor, wie sie sich einfach gegenseitig noch besuchen später. Können wohl in Deutschland so Polizeihunde und so, können die auch so Orden und Ehrennadeln verdienen? Weiß doch sicherlich ein Hörer oder eine Hörerin. Oh, das wäre schön, ja. Ich stecke nämlich gerade mitten in einem Brooklyn Nine-Nine Rewatch. Sehr zu empfehlen, diese Serie. Tatsächlich habe ich da auch einige Folgen geguckt, die sind wirklich sehr witzig. Es ist eine der lustigsten Serien, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, definitiv. Also es ist wirklich das auch beim Beste Rewatch. Ist echt, eine der besten Sachen ist ihr Stationsleiter, der also, immer so sag vielleicht kurz, was die Folge, was die in der Serie geht oder das Setting. Ja, die ist Polizei. Sitcom, so. Im Prinzip ist es ein Polizeirevier in Brooklyn und das ist halt sehr witzig, so die Charaktere. Und der Chef, den sie haben, dieser Quotentruppe, das ist ein total integrer, stolzer Mann. Und einer der Running Gags ist, dass er einen Nemesis hat. So eine weibliche Figur in der Polizeihierarchie. Und das ist die einzige Person, die komplett auf die Palme treibt. Und das ist so geil. Also ich wollte jetzt ja eigentlich die Anekdote aus dieser Serie erzählen, wo einer der Detectives in diesem Revier ausgezeichnet wird, weil er sich in einem Einsatz heldenhaft zwischen eine Kugel und eine Kollegin wirft, ja, und eine Kugel in den Allerwertesten kassiert und aber so mit seiner Kollegin das Leben rettet. Und er wird dann für diese Tat ausgezeichnet, aber bei derselben Zeremonie wird auch ein Polizeipferd ausgezeichnet. Und das stiehlt ihm halt komplett die Show. Und er muss dann halt so quasi auf dem Bild, ja, wo sie dann fotografiert werden, muss er so ein bisschen zur Seite rücken, damit er drauf passt. Und er fällt dann hinten von der Bühne. Herrlich. Und, ist ja fantastisch. Also das ist genau der Grund, warum es bei Wetten, dass ganz klug eigentlich, als es diese Kinderwetten gab, das Thema außer Konkurrenz liefen. Ja, ja, weil genau. Es, also so Kinder und Tiere und sowas, die kriegen natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Das geht immer. Deswegen habe ich mich gefragt, ja, ist das wohl tatsächlich so? Ja, kann ein Polizeihund, wenn er, keine Ahnung, einen großen Drogenfund erschnüffelt, kriegt er dann eine Ehrennadel, eine Auszeichnung, eine Gehaltserhöhung? Ja, so den goldenen Knochen am Bande. Mhm. Oh, das war der schöne Gedanke. Apropos Russland, irgendwann hat man mal Russland erwähnt, ihr erinnert euch sicherlich, es ist ein paar Minuten her. 1907 lernte ich in meinem neuen Wohnort Stuttgart einen in Simbirsk in Russland geborenen Politiker kennen, dessen Weltanschauung mit meiner sehr viel gemeinsam hatte. Wir blieben lebenslang Freunde. Er starb einige Jahre vor mir. Okay, politische Aktivistin in Deutschland. Dann müsste ja vom... Der müsste ja noch so in den so Weimarer Republik und sowas mitgekriegt haben. So viel gibt's ja da jetzt nicht, die unbedingt im totalen so im großen Gedächtnis sind. Also so Rosa Luxemburg natürlich, aber die passt da nicht rein. Das passt nicht. Weil da hättest du nicht gesagt, oh, kennt man die. Von daher. Aber du darfst natürlich meine Wissenslücken auch nicht unterschätzen. So. Ja, aber Rosa Luxemburg, selbst wenn du nicht weißt, wer das ist, hast du den Namen schon mal gehört. Dafür gibt es ja den Namen verwendet in Plätzen und sowas ja einfach viel zu oft. Also ich meine damit nicht, dass die zu wenig gewürdigt wird, ja, so, sondern ich weiß schon, was du meinst. Ja, genau. Ich würde mich so wegschmeißen, wenn es jetzt wirklich Rosa Luxemburg wäre. Ja, stimmt. Ich würde mich jetzt komplett wegschmeißen. Ist es Rosa Luxemburg? Nein, es ist nicht Rosa Luxemburg. Okay. Eine weitere Rosa Freundin. Eine weitere Freundin und Mitstreiterin fand ich in einer polnisch-russischen Politikerin, die in Deutschland wirkte, aber den Namen eines anderen europäischen Landes als Nachnamen trägt. Oh! Zwinker, zwinker, zwinker. Ist es die dann, starb einige Jahre ja, vor mir. Ist es dann Klara Zetkin? Also ich bin wirklich beeindruckt von deiner Allgemeinbildung. Wir können es immer wieder nur betonen, aber ich habe diesen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gehört und es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ich habe sie. Was hat die gute Frau denn gemacht? Ne, die war Friedensaktivistin. Ich habe deren Denkmal in Leipzig gesehen. Okay. Tja. Das eigentliche Problem ist nicht, dass man nicht draufkommen kann, Jürgen, sondern dass der Philipp draufkommt und wir beide dann als Idioten dastehen. Das eigentliche Problem ist, ich hätte jetzt diesen Witz mit Rosa Belgien noch mit allen anderen europäischen Nachbarländern durchgezogen, wenn der Philipp jetzt nicht die Lösung schon gebracht hätte. Ich hatte schon Rosa noch, weil wir wollen ja die restlichen Hinweise auch noch hören. Ich hatte schon Rosa Polen auf den Lippen und Rosa nee. Polen macht Polen, glaube ich, sauer. Nee, echt, Polen ist ja gar nicht so. Oh, Rosa Ungarn müssen wir machen. Polen ist gerade auch nicht ganz so leicht irgendwie. Ja, stimmt, leider sind die tatsächlich auch nicht mehr auf dem rechten Weg. Die sind auf dem rechten Weg, aber nicht auf dem richtigen ganz Weg. Ganz schlimm. Ja, aufgrund meiner politischen Haltung zum Ersten Weltkrieg wurden meine beiden Söhne im Militärdienst schikaniert. Stell mir auch lustig vor. So schubs. Ist es so, von mir ist es Rosa Dänemark? Von mir verfasste Flugblätter wurden polizeilich verboten. Selbst in meiner Arbeit war ich mit meiner Antikriegshaltung in der Minderheit. Dann muss es ja Rosa Rumänien sein. Rosa Rumänien. Alliterationen sind einfach immer lustig. Das ist bei Brooklyn Nine-Nine gibt es auch eine Latina, die so richtig badass hart ist und die schaut so richtig böse die ganze Zeit. Und dann kommt sie mal mit einem rosa Hemd in die Arbeit. Und normalerweise machen sich immer alle Leute lustig über Leute, die was Rosanes anhaben und bei ihr traut sich keiner. Ich kenne bei Brooklyn Nine-Nine nur diesen Ausschnitt, wo sie eine Gegenüberstellung haben. Also eine Frau sieht ganz viele Männer, von denen sie nicht weiß, wie er aussieht, aber sie sagt dann, ja, ich habe ihn, auf der Toilette habe ich ihn singen hören, der hat, I Want It That Way von den Backstreet Boys singen hören. Und dann lässt der Charakter sozusagen der Polizist lässt alle vorsingen und stimmt dann irgendwann mit ein und machen fast so eine Choreografie draus. Und irgendwann sagt sie, ja, der war's. Und er singt aber einfach mit allen weiter und am Schluss bricht sie so in Tränen zusammen mit, oh, der hat meinen Bruder umgebracht. Und er so, oh ja, da war ja was. Also ich habe wirklich nur... Ich habe wirklich nur Gutes über diese Serie zu erzählen und vor allem schafft sie es am Ende völlig aus dem Off, kommt so eine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber da kommt dann so eine, nein. Da kommt so etwas, das ans Herz geht. So. Und das siehst du null kommen und das ist so, du bist so richtig geschockt in dem Moment, weil du das von so einer Billo-Comedy-Serie eigentlich gar nicht erwartest, aber es ist wirklich, also von Anfang Folge 1, Staffel 1, ich weiß nicht, ich glaube es sind 5 Staffeln, bis zum Ende durch, ist es ein einziges Gag-Feuerwerk, also ohne Scheiß. Eindruck von außen, wie gesagt, ich habe noch keine Folge gesehen, Scrubs, aber im Polizeisetting. Ist das ganz falsch? Ja, Scrubs ist schon absurder, gerade mit diesen Tagträumen. Mhm. Also es sind tatsächlich mehr richtige Gags. So, es ist nichts Absonderliches dabei. Ja, also es hat schon Parallelen. Also gerade der Hauptcharakter ist natürlich auch, genau, ist halt auch so ein Verspielter, eigentlich so einer, der nie erwachsen werden will. Ne? Und das ist natürlich so, das trägt natürlich viel, weil der ja in so einem ernsten Job eigentlich ist, genau wie bei Scrubs eigentlich auch. Das ist schon, aber ja, das ist in modern, würde ich noch hinzufügen, dann kann man es vielleicht irgendwie vergleichen. Aber das ist ja der Andy Samberg von Lonely Island, ist dir das bewusst, Philipp? Speaking of singen. Ah, ich noch gedacht, ein Comedy-Genie, der Mensch. Aus mir. Ah, jetzt weiß ich auch mehr, wie das ist. Ich glaube, der Typ ist der Hammer, der ist so krass talentiert. Meinst du den Hauptcharakter, den Jack? Ja. Okay, weil es gibt noch eine andere Serie auf Netflix mit dem, die ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Okay. Mir fällt gerade aber der Name nicht ein. Da spielt er so einen auf so einem esoterischen Yoga-Trip und kommt in so eine englische urkonservative Familie. Ja, ist eigentlich gar nicht urkonservativ, aber in so eine sehr, sehr bodenständige englische Familie. Und das ist irgendwie, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Apropos schwer zu ertragen, ich halte es kaum aus, dass wir die nächsten Hinweise noch nicht gehört haben. Nö. Siebtens, während meiner gesamten aktiven Zeit war ich zudem noch stark in der Frauenrechtsbewegung aktiv, als Rednerin, Herausgeberin einer Zeitschrift und vieles mehr. In der Weimarer Republik war ich von 1920 bis 1933 Abgeordnete im Reichstag. Bei der Wahl 1920 erhielt meine Partei nur 2,1%, im Juli 1932 waren es 14,3%. Ich eröffnete die Sitzungsperiode des Reichstags nach der Wahl im Juli 1932 als Alterspräsidentin. Übrigens ein geiler Ausdruck, so Alterspräsident. Mm-hmm. Habe ich schon immer gedacht. Das ist, wenn das nicht altersdiskriminierend ist, weiß ich nicht. Ja. Dort äußerte ich die Hoffnung, Zitat, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Rätekongress Sowjetdeutschlands zu öffnen. Zitat Ende. Also wahrscheinlich auch eine Figur. Ein Hinweis oder waren das jetzt alle restlichen? Nee, ich lese jetzt einfach ein Stück weiter vor. Okay. So. Zehntens, nach dem Reichstagsbrand 1933 floh ich in die Sowjetunion ins Exil, wo ich wenige Monate später starb. Stalin höchstpersönlich trug meine Urne in der Nekropole an der Kremlmauer. Wow. Lösung und Hinweis 11. Mein Name ist Klara Josefine Setkin. Mein Freund aus Hinweis 5 war Lenin. Meine Freundin aus Hinweis 6 war Jürgen. Rosa Andorra. Andorra. Ta-da, ta-da. Ja. Yeah. That's it. So. Danke, Tobias. Und ich würde sagen, an der Stelle sagen wir Tschüss. Und Dominik lädt nochmal kurz seine Headphones auf für die nächste Aufnahme. Sehr gut. Wir Tschüss. Wir Tschüss. Wir Tschüss. Wir da bleiben. Wir Tschüss. Wir auch Tschüss.